Moin, moin, ihr Aspiranten. Die haben ja nichts in den Griff bekommen. Gar nichts. Ein Hammerspektakel. Alles brennt wie Sau. Einfach nur fien. Schönen Gruß vom Sacker aus Mappen. Ey, Alter. Weißt du, was hier los ist? Hier haben wir eine widerliche Nazi-Band. Der SV Meppen steigt wahrscheinlich wieder in die vierte Liga ab. Und unsere Bundeswehrsoldaten haben unser Moor in Brand geschossen. Bei uns fliegen die Raketen und sie ballern volles Rohr. Denn hier ziehen die Moorsoldaten mit Granaten in das Moor. Danach löschen sie den Durst, aber leider nicht das Feuer. Ja, im Grunde ist es wurscht, aber diesmal wird es teuer. Ganz Deutschland lacht schon über die Deppen. Noch brennt das Moor, bald brennt ganz Meppen. Bei uns im Dorf quält der Torf. Die Feuersbrunst jagt durch das Moor, der Rauch zieht bis nach Bremen. Und weiter bis nach Hamburg, aus dem Weltall kannst du sehen. Jede Moorleiche hat Panik und liegt aufgeschreckt im Grab. Denn die Glut, sie frisst sich unaufhörlich, metert sie Pinnen ab. Ganz Deutschland lacht schon über die Deppen. Noch brennt das Moor, bald brennt ganz Meppen. Bei uns im Dorf qualmt der Torf. Wir heizen fröhlich weiter und wir nebeln alles ein. Stehst du dann in einer Wolke, kann sie nur aus Meppen sein. Du siehst die Hand vor Augen nicht, dir brennt es auf der Zunge. Die Grüße aus dem Emsland gehen direkt in deine Lunge. Ganz Deutschland lacht schon über die Deppen. Noch brennt das Moor, bald brennt ganz Meppen. Bei uns im Dorf qualmt der Torf. Es qualmt der Torf. Herrlich. Emsland, Mauern brennt. Herrlich. Emsland, außer Rand und Band. Lebensgefährlich. Emsland, Flächenbrand. Herrlich. Emsland, außer Rand und Band. Außer Rand und Band. Ey, da kommen die Feldjäger. Ich muss hier weg.